Fahren. Lass uns so werden wie unsere Vorfahren. Kämpfen wir wie sie, dann schlägt uns niemand. Niemand, niemand, nie. Deutsche Soldaten wird man nicht vergessen. Deutsche Soldaten wird man immer vermissen. Sie werden ewig in uns sein. Deutsche Soldaten werden mit uns schreien.